Sorgenkind, als dieser Scheißkrieg im Gange war. Und sie erzählte mir, er war sie angetrunken, was sie mir in den Augen sah. Die war noch ganz klein und sie hat zum Überleben gestohlen, denn ihre Hände waren stark von Kellern, Kartoffeln und von Kohlen. Mutter war ein Bombenkind und man zerbrach ihr Puppenhaus. Die Tränen vieler Kinder haben sie auch geklaut. Und heute ist sie über 60, denn sie hat es überlebt. Und ich hoffe für alle, dass der Scheiß sie nochmal.